Schnauze hab ich drauf entdeckt. Mann, da war ich wirklich baff, nach langer Zeit hab ich's gerafft, wer hinter alle Hetze steckt. Oh, ich weiß, dass sie mich hassen, aber ich kann's nicht lassen. Ich befeuer, dass sich die Balken biegen. Und von Hamburg bis nach München würden sie mich so gern lynchen, aber dafür müssen sie mich erstmal kriegen. Observieren oder Zecken schikanieren, die ganze Bande, die kriegt mich nicht klein. Ob Kameraden Schweine heucheln oder Weiber mich enttäuschen, verlog ich den Weg auch ganz allein. Oh, ich weiß, dass sie mich hassen, aber ich kann's nicht lassen. Ich halt ein, lass ich die Balken biegen. Und von Hamburg bis nach München würden sie mich so gern lynchen, aber dafür müssen sie mich erstmal kriegen. Yeah. Und wir trachten nach dem Lügen, längst abgefahren ist der Zug. Immer lustig und vergnügt, bis auch mein Arsch im Sarge liegt. Gelebt hab ich, weiß Gott genug. Oh, ich weiß, wie sie mich hassen, aber ich kann's nicht lassen. Hass und Hetze bereiten mir Vergnügen. Und von Hamburg bis nach München würden sie mich sogar lynchen, aber dafür